Ach, Tach. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Soweit so gut mit dem Zusammenschnitt der Zusammenschnitte. Nächste Woche geht's dann wohl weiter. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Wenn Fritz in Marzahn, dann 102,6. Fritz Info. 0.36 Uhr, das Wetter. Nachts ist es stark bewölkt bei minus 1 bis minus 3 Grad. Morgen gibt es mehr Wolken als Sonne bei 0 bis plus 2 Grad. Und jetzt die Meldung mit Kerstin Topp. Die Hamburger Polizei hat die Absperrung des Bundeswehrkrankenhauses am Abend aufgehoben. Sprengstoff wurde nicht gefunden. Wer auf das Gelände will, wird weiterhin kontrolliert. Die Fahndung nach zwei namentlich bekannten Verdächtigen läuft auf Hochtouren. Bundesinnenminister Schilly hat bestätigt, dass es Anschlaghinweise gibt. Sie seien jedoch ungesichert und zu früh an die Öffentlichkeit gelangt. Dadurch werde die Aufklärung erschwert. Die USA wollen das Nahrungsergänzungsmittel Ephedra verbieten. Es könne Herzinfarkte und Schlaganfälle auslösen. Ephedra wird unter anderem als Appetitzügler eingesetzt. Produkte damit gibt es auch in Deutschland. Der Großteil der deutschen Erdbebenhelfer aus dem Iran ist am Abend in Frankfurt am Main eingetroffen. Die Suche nach Überlebenden war nach 4 Tagen weitgehend eingestellt worden. Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Auto in Gaza sind 11 Menschen verletzt worden. Die israelische Armee bestätigte, es habe sich um einen gezielten Schlag gegen militante Palästinenser gehandelt. Und zum Sport. Basketball. Alba Berlin hat Würzburg mit 88-69 geschlagen. Und zum Eishockey. Die Berliner Eisbären gewannen gegen Ingolstadt mit 4-0. Die Verkehrshinweise. Stadtverkehr Berlin, Mitte Tiergarten. Wegen der Silvesterparty ist die Straße unter den Linden zwischen Pariser Platz und Friedrichstraße sowie die Straße des 17. Juni zwischen dem Großen Stern und dem Brandenburger Tor gesperrt. Dasselbe gilt für die Entlastungsstraße zwischen Tiergarten und Scheidemannstraße. Silvester feiern, bis die Ärzte kommen. Fritz, die Silvesterfete im Columbia Fritz Berlin mit den Fritz-DJs Dissen und Bodo Dancing Beutel. Und das Spezielle daran. Könnt den Knaller. Sind die Ärzte-Tickets darin? Gewinn noch im alten Jahr Tickets fürs Neue. Und zwar für ein Ärztekonzert. Oder für zwei. Oder für drei. Oder für alle 4 Ärztekonzerte in Berlin auf einmal. Sowas geht natürlich nur im Club zum Radio. Fritz, die Silvesterfete. Im Columbia Fritz Berlin. Heute Abend ab 21 Uhr. Karten gibt's überall, wo es Karten gibt. Und im Columbia Fritz. Gut gerutscht ins neue Jahr. Mit Ärzte-Tickets in der Tasche. Und im Radio. Fritz! Fritz! Yes, that is the sound created by Fritz! Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche! Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon! Ja, Kinder, wir reden gleich noch einen Moment. Vorher aber schnell noch den halbautomatischen Anrufbeantworter aus der letzten Sendung. Der ist doch noch, 20 Minuten läuft er noch, da kann man durchaus anrufen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Ihr müsst ja anrufen, draufquatschen, zusammenschneiden lassen, anhören. Wir hören uns jetzt mal an, was ihr vor 14 Tagen fabriziert habt. Und dann nehme ich hier, und zwar unter dieser Telefonnummer, Wünsche von euch an die Sendung fürs nächste Jahr entgegen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 7097110 oder an jede andere Polizeidienststelle. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Zwei Sichter, Herzen nahe. Ohne Streit, die Kugelschreiber versagen. Das Leben für ihn, für mich, so oder so. Keine Fanfare. Ich, ein Vorteil habe. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Kleiner Mangel. Ein Mitmensch, groß und kräftig, stark, vom Zahnfleisch bis ins Knochenmark. Ein Mitmensch auf dem hohen Bock. Nur sein Charakter geht am Stock. Hallo, da heute noch keiner was über Saddam Hussein gesagt werden, da kann ich mir das einfach nicht verkneifen. Der wurde seitens des Schurkenstaates USA erst zum bösen Satan ernannt, als er den Krieg gegen den Iran, der von den USA unterstützt wurde, als er diesen Krieg beendet hat, dann erst wurde er zum bösen Satan ernannt. So mancher Zeigefinger wird erhoben. Und dennoch geht kein Donnerwetter los. Denn Gott sei Dank, zwar ist der Finger oben, jedoch als Pazifist, er popelt bloß. Und wenn man mal vergleicht, fast zur gleichen Zeit wurde wieder mal bekannt, dass schon wieder mal ein Karlspreis vergeben wird. Dieser Karlspreis wird vergeben in Erinnerung an einen schlimmsten Schurken, den es auf der Welt je gab, nämlich an Kaiser Karl den Großen. Der war so ein barbarischer Schurke. Der hat diejenigen seiner Untertanen, die noch nicht katholisch waren, vor die Wahl gestellt, sich katholisch taufen oder köpfen zu lassen. Allein die Tatsache, dass der Karlspreis regelmäßig vergeben wird, der an diesen furchtbaren Schurken erinnert, im Vergleich dazu war Saddam Hussein ein vornehmer Gentleman. Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Ja, ich bin's, der mit dem Wind geht sozusagen. Ich wollte nochmal hören, wie das mit dem Job jetzt aussieht. Ich habe ja irgendwie mich angemeldet und so und habe jetzt irgendwie eine Nummer gekriegt, die sehr, also irgendwie im siebenstelligen Bereich liegt. Also ich würde es mal verkürzen wollen. Okay, bedanke mich. Rufen Sie mich zurück dann. Sie wissen ja, durch Wind, Telefon, Briefkastenfirma und so, wie das heutzutage so läuft. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. So, Kinder, werden noch ein paar Wünsche, was diese Sendung im folgenden Jahr betrifft, hier entgegengenommen unter dieser Telefonnummer. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder jeder, der einen Wunsch hat, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. So, hallo, wen haben wir denn da? Ja, jetzt ist der Micha. Hallo, Micha. Hey, ich wollte mal mir wünschen, dass du nächstes Jahr mehr von Kuttner spielst. Was heißen von Kuttner Spiele? Naja, hier die Talkfunker. Naja, die kommen doch immer nur als Zusammenschnitt der letzten Sendung. Aber wenn wir es schaffen, kriegen wir im nächsten Jahr wieder eine Stunde voll und dann gibt es irgendwann eine 3-Stunden-Sendung. Cool. Und könntest du noch wie Funny Fernand spielen? Die neue Platte Herzscheiße? Heute habe ich schon gemacht. Heute habe ich sie nicht dabei. Wird dann aber wieder hier laufen. Funny Fernand liegt mir doch am Herzen. Okay, vielen Dank für den Anruf. Guten Rutsch. Danke. Tschüss. Ciao. So, wir haben immer noch Wünsche entgegengenommen. Ist alle ein bisschen unspezifisch, oder? Mehr Funny Van Dunn Musik, mehr Tonsteine Scherben, mehr Rockmusik, politischere Themen. Naja, wer noch konkrete Wünsche hat, jetzt anrufen. Hallo. Weil ich heute so guter Laune bin. Hallo? Hallo? Ja. Jo, aber ich sag mal, die drei, ja, okay, wurde schon gerade gesagt, wa? Die ja. drei Ja, wurde schon gesagt, musst du dir nicht nochmal wünschen. Hast du einen anderen Wunsch? Nee. Wie, ich hätte mal eine andere Idee. Lass doch mal, mach doch mal lieber 2 Stunden, aber dann 2-mal die Woche. Nee, muss ich ja 2-mal die Woche hierher latschen. Was denkst du, wie mühsam das ist, wie weit der Weg ist? Na, mache. Okay, danke für deinen Anruf. Tschüss. So, hallo. Ja, hallo, Roman hier. Ich wünsche dir auch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, wünsche ich dir auch. Spiele ruhig ein bisschen mehr Fanny van Dunn und mach ruhig mal ein bisschen politische Sachen. okay, habe ich schon gehört. Und mach mal deine Videoschnipselabende mehr am Wochenende. Da kann man da öfters mal hinkommen. Da habe ich nicht so direkt einen Einfluss. Die laufen aber schon in aller Regel am Freitag oder Samstag. Ja, die letzte Zeit war passt, weil ich dich nicht hören konnte. Dafür. Leider Pech. Der nächste, wann ist der? Weiß ich auch nicht genau. Naja. Krieg schon raus, kein Problem, du sagst es ja. Okay, gut. Gut rein, tschüss. Danke, tschüss. Ah, ist das eine Spitzmusik, oder? The Sweetest Part of the Leaf. Der schönste Riff aus Sweet Leaf von Black Sabbath, von einer 13-Köpfchen-Band, in Echtzeit eingespielt, nicht am Computer geloopt oder gesampled und geloopt, sondern Real Loop. Hallo, wer bist denn du? Jo, hier ist Kuttner. Ja, schön. Jürgen Kuttner. Ja, super. Ja, ich... Du sprichst doch langsam. Etwas kritisieren. Du sollst nicht kritisieren, du sollst dir was für nächstes Jahr wünschen. Naja, es ist ein Teil aus Wunsch und dann sprich schneller, wenn es schon so heißt. Ich wollte dich nur bitten, also ansonsten muss ich natürlich sagen, dass deine Sendung wirklich... Ja, ist klar, weiter. Machst du super, genial. Aber ich wollte halt sagen, dass du vielleicht im nächsten Jahr deine Themen etwas genauer formulieren könntest. Es kam mir schon vor, dass irgendwie die erste richtige normale menschliche Antwort erst gegen 0.50 Uhr kam und nicht schlecht, oder? Ja, aber da wäre es besser. Du weißt doch, das Vorspiel ist das Wichtigste. Das Vorspiel ist echt das Wichtigste. Ja, aber vielleicht könntest du die Themen etwas genauer formulieren, dass dann auch die Antworten etwas qualifizierter sind. Ich nehme es mir zu Herzen. Wobei okay, eigentlich... also guten Rutsch, ne? Okay, dir auch. Tschüss. Ciao. Und unscharf formulierte Themen eigentlich irgendwie ganz sexy finde. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Ja, hallo. Ja. Ich wünsche mir, dass du meinen Bruder Christian Düller mal als blöd beschimpfst. Ja, werde ich glaube ich nicht erfüllen können, den Wunsch. Hallo, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist der Christian und ich wünsche mir eigentlich nur, dass du wirklich mal in den nächsten Jahr gesund bleibst und auch immer noch am Dienstag die schöne Sendung machst. Mensch, volle Pulle und Rentnerwunsch. Ey, das Wichtigste ist doch Gesundheit. Na, ich danke dir trotzdem für diesen frommen Wunsch. Tschüss. Okay, tschüss. Hallo. Arschloch. Super. Hallo, hier noch ein Wunsch an die Sendung fürs nächste Jahr. Ja, Birne hier. Oh, Birne. Jetzt versucht mal in 2 Sätzen zu machen. Das war das beste Hörspiel, was ich je in meinem Leben gehört habe. Musste David sagen. Und ich wünsche, ja David, das war das beste Hörspiel, was ich je in meinem Leben gehört habe. Und guck mal jetzt zu dir. Ich wünsche mir für das nächste Jahr, dass du dir den Chef von der Al-Qaida in dein Studio einlädst und ein Interview führst, dass es endlich mit dem Terrorismus mal langsam zu Ende geht. Das wünsche ich mir. Lad den ein, okay, den Typen. Auch ein politisch korrekter Wunsch. Horrido. Ja, danke für den Anruf. Ich wünsche dir einen guten Rutsch in 2004. Dir auch. Tschüss. Ja, tschüss. So, wen haben wir denn da? Hier haben wir die Inka. Hallo, guten Abend. Hallo, Inka. Ja, Mensch, noch kein Mädel dran gewesen. Dachte ich, ich muss mal versuchen und richtig. So, mich zu erfreuen, so zum Feierabend. Ja, da schlägt mein Herz doch höher. Freue ich mich. Ich habe ja auch einen Wunsch fürs nächste Jahr. Na? Du denkst immer nur an die Leute, die bedrohte Musik wollen. Denk doch mal an die, die bedrohte Literatur mögen. Ich meine, da hattest du mal irgendwann, das ist schon ewig her. Kannst du dich noch erinnern an das Tagebuch des Trinkers und so? Ja. Fand ich genial, ja. Also solche Sachen würde mich freuen, weil die stimulieren dann diesen oder jenen. Also wie zum Beispiel mich. Ich habe dann auch mal so angefangen, so eine Sachen... Trinkertagebuch zu schreiben? Ja, super. Ja, auch so ähnlich in der echt? Art. Echt? Ja, guck mal an. Ja, wie lange sind denn die einzelnen Eintragungen immer? Ach ja, weißt du, da hat sich nur nicht so sehr auf die Trinker-Szenerie beschränkt. Ich gehe da ein bisschen weiter, ich bin da flexibel. Ja, super. Ja, schon, man muss ja teilweise nochmal so Abwechslung ins Leben bringen. Na richtig, dann ruf doch immer beim halbautomatischen Anrufbeantworter an und bring immer die schönste Trinker-Tagebucheintragung zum Vortrag. Das wäre doch super. Da hast du schon genug Kandidaten. Nein, das wäre total schick. Echt? Ja, jeden Dienstag anrufen. Nee, immer, hier immer mit die... Trinkern fällt mir nichts ein. Naja, aber wenn du kannst ja immer die Trinkereintragung aus der Woche nehmen. Wenn du jetzt jeden Tag eine Eintragung hast, dann kannst du ja nicht alle vorlesen, sondern rufst immer an und sagst, die Trinkereintragung stammt vom Donnerstag, die vom Sonntag, die vom Montag. Sollte ich mir nicht was wünschen? Du drehst den Spieß schon wieder mal mächtig um. Ja, aber ich will mir auch mal was wünschen. Na gut. Das wäre schön. Ich finde so Fortsetzungsserien, die müssen stärker im halbautomatischen Anrufbeantworter passieren. Du verlierst mit Literatur nicht, stimmt's? Nein, du aber hoffentlich auch nicht. Wee. Schöne Eintragung aus einem... morgen wäre doch schöner Anfang. Am 4. oder wann ist die nächste Sendung? Oder 5. oder 6.? 6. ist die nächste Sendung. Und dann schon der erste Eintrag. Ach, 31. in die 1. Januar. Oh, mir schmerzt die Birne so sehr. Gott sei Dank sind noch Kopfschmerzbeseitigungsalkoholpfützen auf dem Tisch, die ich mir mit der flachen Hand in den Mund schiebe. Okay? Ich denke mal drüber nach. Okay, hier nochmal die Telefonnummer. Tschüss! Sorry. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam 731 39 32. So, hallo, da noch ein Wunsch an die Sendung? Ja. Na, dann mal raus mit dem Wunsch. Ja. Na ja, gut. Wird erfüllt. Hallo? Ja, dann machen wir hier weiter. Hallo? Hallo? Hallo, hallo? Hallo? Ja, hi, Kuttner. Hier ist der Ronny aus Großrieschen. Hallo, Ronny aus Großrieschen. Den Wunsch an die Sendung fürs nächste Jahr? Ja, eigentlich wünsche ich meinen ganzen Kameraden von der Bundeswehr, gerade von der Falsche-Jäger-Truppe, ein gesundes neues Jahr. Ja. Und so alle gut reinrutschen und dir natürlich auch gut nach. Ja, kein Sprung ohne Schirm, wa? Nee, naja, was? Wie kein Sprung ohne Schirm? Naja, ist besser, den Schirm aufzumachen, wenn man schon springen muss und Fallschirmjäger ist. Das ist richtig. Genau. Wenn alle einen ankommen. Schreib dir das auf. Okay, tschüss. Okay, ciao. So, hallo, wer ist denn da? Ja, hi, hier ist Jürgen. Hallo, Jürgen. Ja, und erstens, ich hätte gern mehr... Reine Musiksendung? Mehr reine Musiksendung? Genau. Naja, mache ich mal eine reine Musiksendung demnächst wieder mal. Ihr habt aber gleich wieder Beschwerden. Jo, und dann hätte ich gerne mal wieder Fanny van Dunne als Gast. Ach so, soll ich ihn wieder mal einladen? Ja, klar. Naja, ja, das ist eine gute Idee. Jo, finde ich auch. Das ist vor allen Dingen auch ein konkreter Wunsch. Mhm. Den gebe ich mir. Aber was soll ich mit dem reden? Ich habe ja immer schon alle mit dem geredet. Der war schon immer hier, oder? Ja. Naja, vielleicht fällt uns was ein. Okay. Tschüss! Ciao. Hallo? Hallo? Warum soll ich dir ein gutes Jahr, ein neues Jahr wünschen? Ach Gott! Ausdruck. Wolle! Genau, Wolle. Hast schönes du noch Jahr ein... wünsche ich dir. Wünsche ich dir auch. Hast du noch einen Wunsch an die Sendung? Bitte bessere Hörer. Gib mir Mühe. Nee, du musst ja keine Mühe geben, sondern die Hörer. Ach so, sag's denen. Okay, hören also, sie ja hoffentlich. Dann. Tschüss, Wolle! Ciao! Guten Rutsch! Ciao! Ciao. Oh Gott! Hallo? Hallo? Hallo? Ja. Ja, ich wünsche mir, dass mein Kumpel Toni mein Gehirn einpflanzt. Was wünschst du dir? Dass mein Kumpel Toni ein Gehirn einpflanzt. Na ja. Hallo? Hallo, hallo? Hallo, hier ist Reinhold. Hallo, Reinhold. Ja, ich habe einen Wunsch. Du was hattest sag? Ja mal vor einer Zeit von dem Josef Beuys dieses Ja, nee. Ja. Wisst ihr noch? Ja. Und ja. Auch diese andere Künstlersache von diesem Italiener. Ja. Wenn du sowas mehr spielen würdest, das finde ich kommt mir viel zu kurz. Na, gebe ich mir Mühe. Okay. Und ich finde dieses Tonband klasse. Das ist an Banalität irgendwie nicht mehr zu übertreffen. Ja, der Song, oder? Ja. Der ist ja super. Nicht Banalität an Raffinesse. Banalität kommt mir auch zu kurz. Okay, ich gebe mir Mühe, banaler zu werden. Tschüss, guten Rutsch. Tschüss, dir auch. Hallo. Wenn Kuttner am Radio, dann Fritz. Ja, das war Birner. Hallo. Hallo, Kuttner. Hallo. Ey, du, ich habe mir einen tollen Wunsch an dich. Der wurde schon nicht da. Na, Wunsch. Na, Fanny van Dunne musst du dir nochmal einladen. Ja, den kam eben schon. Und ich schon. Ja, na, los. Sag mal, du machst da Videoschnipsel-Vorträge, oh, nächstes Jahr. Genau. Wann machst du denn den nächsten? In meiner Volksbühne. Weiß ich nicht, am 25., 26. Weiß ich jetzt nicht so genau. Sag mal, kannst du draufkriegen? Ich glaube am 23. Das ist ein Freitag. 23. Januar, genau. Ey, cool, Volksbühne. Ansonsten kriegst du www.volksbühneberlin.de, da steht's auch. Cool, mach ich. Okay. Guten Rutsch. Tschüss dir auch. Hallo. Tschüss. Genau, hallo, hier noch ein Wunsch. Hallöchen. Ja, Kinder, die Zeit wird knapp. Schnell die Wünsche präzise formulieren. Pass auf, ich bin Fritz. Ich wollte mir wünschen, dass du mehr über Berlin machst. Was soll ich über Berlin machen? Berlin nervt doch. Wieso nervt Berlin? Naja, wenn dann Königs Wusterhausen, Oranienburg, Templin, das nein, sind die Berlin. Schwedt, das sind die coolen Metropolen. Ach, Quatsch, auch mal Berlin. Quatsch, Berlin. Ja klar ist Berlin, aber Berlin hat immer die große Fresse. Ja, reicht aber nicht die große Fresse, aber brauche ich nicht nach Berlin zu. Ja, aber Berlin, ey komm, das ist ey, die Hauptstadt komm, der Welt. Berlin. Ach, naja, warst du schon mal in Oranienburg? Ich danke dir für den Anruf. Tschüss, ja, schönen Rutsch, guten Rutsch. Genau, hallo, wer bist denn du? Hallo. Hallo, Marianne. Ich wünsche mir von dir. Ja. Ja, und zwar, wenn... Du weißt, was ich mir von dir wünsche. Erstmal wünsche ich du mir... Du weißt, was ich mir von dir wünsche. Ja, das weiß ich ja. Ich hab ja aber Marianne, das steht schon ein Vierteljahr aus. Ja, die hat ja schon geschenkt. Du wolltest Tonsteine Scherben covern. Ja, die hat ja schon geschenkt. Ja, na, du mach doch mal. Jetzt musst du mal aber endlich mal covern. Das muss ich bearbeiten. Das musst du ja nicht bearbeiten. Du singst es schön straight voll nach. Holst dir irgendwo die Griffe raus oder machst sie selber. Kannst du eine neue Melodie aussuchen. Ja. Hauptsache, keine Macht für niemand. Erstmal halt einen Wunsch. Na los. Pass auf, ich habe einen Wunsch. Und zwar, wenn bei uns hier in Brandenburg mal die Jugend aufruft zur Friedensdemo, möchte ich, dass du mal herkommst. Was soll ich denn da? Mit Laufen. Ach, Laufen. Na, was denn sonst? Na, könnt ihr das nicht so autofahrermäßig machen, dass ich mitfahre? Mit Laufe. Dass ich schön mit meinem Auto? Nee, mit Laufe. Dass ich schön mit meiner Klimaanlage im Auto schöne CD anlege und dann zum Schluss auch noch eine Rede halten. Und für den Frieden bin? Ach, ich halte doch keine Friedensrede. Na, was denn so? Na, weiß doch. Du hast es mit einem Hetzer zu tun. Ja, verrückt geworden. Also, dir wünsche ich erstmal ein gesundes neues Jahr und dein Danke. Deiner ganzen Truppe und alle, die zuhören heute. Das ist nicht so groß, die Truppe. Das ist im Grunde David. Deine Truppe? Das ist im Grunde David. Die Truppe. Hast du noch eine Familie? Ist der Einzige, den ich rumkommandieren kann. Ach so. Marianne, und ich wünsche mir einen schönen Tonsteine-Scherbencover von dir, wa? Ach, du Trost, hier, warte. Musst du mal ja von mir begleiten. Nee, Marianne. Ja. Wir haben ja schon ein bisschen Übung. Ja. Vorhin wurde genau mehr Remixe gewünscht. Ja. Marianne, guten Wunsch. Tschüss. Cheerio. Hallo, wer ist denn da? Miau. Ja, hallo? Ja, hi, mach doch mal wieder so eine Sendung, wo nur die Hörer reden. Auch eine gute Idee. Ja, das hattest du mal vor 2 Jahren oder so. Ja, gibt's aber auch gleich wieder Beschwerden natürlich. Aber nein, da gibt's okay. Hallo? Hallo, jo, hier, Jaki. Ja. Ich wünsche mir, dass du dich mal an der Sendung betrinkst. Komm ich nicht wieder nach Hause, da muss ich hier pennen. Also, hallo schon Jahr mal. Gibt's ein wunderbares Hörspiel von Max Gold, die Radiotrinkerin. Cool. Okay, tschüss. Ja, ciao. So, hallo? Nee, geht jetzt nicht. Kann ich nicht antworten. Hallo? Hallo? So, jetzt die, sagen wir mal, letzten 2 oder 3. Hallo? Marianne, ich wünsche dir ein frohes neues Jahr. Selva Börner, hallo? Hier noch ein Wunsch? Schick dich. Ja, mach ich. Hallo? Ist leicht zu erfüllen. Hier noch ein Wunsch? Ja, du solltest an meiner Stimme arbeiten. Die wird mit Achim Menzel verwechselt. An meiner Stimme? Die wird mit euch echt? Ja. Naja, gut. Jedenfalls vom Aussehen sind wir uns nicht ganz so nah. Da bin ich eigentlich ganz froh drüber. Früher wurde ich immer mit Honecker verwechselt. Okay. Tschüss. Hallo? Hier noch ein Wunsch? Tschüss, guten Abend. Ja, tschüss, Birne. So, jetzt machen wir Schluss, oder? Ihr hört, die Jungs werden jetzt langsam unkonzentriert. Nach 40 Minuten ist das zu verzeihen. Ich werde auch langsam unkonzentriert. Ich würde jetzt mal Tschüss sagen, euch einen guten Rutsch wünschen. Betrinkt euch nicht zu sehr. Böllert nicht so bekloppt rum. Und fahrt nicht besoffen Auto. Okay? Mach ich ja auch nicht. Muss man nicht machen. Tschüss, tschüss. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Ich freue mich sehr schon ein bisschen. Vielen Dank für eure Wünsche. Euch alles Schicke, eine schöne Silvesterparty. Ihr hört schön weiter Radio. Ich mache mich jetzt langsam auf den Heimweg. Tschüss!